lernte sie in Spanien kennen. Mein Herz fing gleich an zu brennen. Sie war der Sprache Deutsch nicht mächtig. Das fand ich aber nicht verdächtig. Erst später nach der Liebelei, mit untenrum und Busen frei. Ich suchte das Gespräch mit ihr, doch es kam nur zum Getier. Hab jedes Wort mir abgejagt, zum Schluss hab ich ihr dann gesagt: I'm sorry, I'm not speak English, I come from Germany. I have no notion, speak very badly, I am a bad society. Ich kann not English, leider nur Deutsch, Englisch for me ein Wort für euch. I'm sorry, I'm not speak English, I come from Germany. I'm sorry, I'm sorry, sorry, sorry. So trennten sich unsere Wege, so kam man sich sprachlich nicht ins Gehege. Es war schade, doch ich hatte Spaß, weil ich beim Lieben ihre Sprache vergaß. Denn ich so in den Alltag gehe und dabei viele Schriften sehe, bin ich nicht grad überrascht, wenn man Eck statt Ei ernascht. Ihr solltet mich nicht anklagen, ich kann euch nur dazu sagen: I'm sorry, I'm not speak English, I come from Germany. I have no notion, speak very badly, I am a bad society. Ich kann not English, leider nur Deutsch, Englisch for me ein Wort für euch. I'm sorry, I'm not speak English, I come from Germany.